Diese Sendung wird dir präsentiert von der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Wie wenn das? Ja, super. Herzlich willkommen zur 37. Vorstandssitzung am 12. Januar 2023. Haben wir uns schon frohes neues Jahr gewünscht. Ach nee, ja, frohes neues Jahr. Frohes neues Jahr. Ja, einige von euch habe ich ja schon gesprochen. Okay, wir beginnen mit der Sitzung mit leichter Verspätung, 20.37 Uhr. Anwesend sind die Tatjana, die Marco, der Wilk und Isan. Damit sind wir beschlussfähig und hätten als erstes das Protokoll vom letzten Mal, 29. Dezember, anzunehmen. Gibt es da Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Dann machen wir direkt weiter mit den Berichten des Landesvorstands und beginnen mit Wilk. Ja, guten Abend. Ich habe einige Tickets durchgelesen, nicht bearbeitet, weil sie die Tickets nicht so in meinem Bereich gefallen sind, aber viel gelesen. Ich hatte zwar gehofft, diese Woche Mittwoch mal etwas tun zu können in Form der Versammlung in Hagen, also die KV-VKV-Wechsel zu begleiten und als Sitzungsleitung zu begleiten, aber dieser Termin wurde leider verschoben und ja, als nächstes steht für den 28. Januar der Termin in Minden an, auf den ich mich dann freue, mit Bali den durchführen können. Von daher war es jetzt relativ ruhig in den letzten 14 Tagen. Danke, Wilk. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, gerne am Ende unserer Berichte. Ich mache dann direkt weiter. Ja, bei mir war eigentlich auch nicht so viel. Ich war auf dem Online-Stammtisch in Heinsberg. wir hatten eine AGÖA-Sitzung und ansonsten nur so Kleinkram, Titel, Vermails, Kalender aktualisiert und so weiter. Okay. Carsten ist nicht da, Ober-Eichwald ist nicht da, Daniel ist nicht da. Tatjana. Ja, ich war auch beim Heinsberger Online-Stammtisch, dann ansonsten ein bisschen mit Hagen hin und her wegen der Fortführung des KPT dort geschrieben und ansonsten viel Mitgliederverwaltung. Danke dir und Isan. Ja, auch ich war am Heinsberger Online-Stammtisch dabei. Ich habe mit Vaku das AGÖA-Treffen gemacht, habe ein bisschen AGÖA-Arbeit gemacht, viel Social Media und Tickets. Und wenn ich Social Media sage, dann klingt das immer ganz einfach, ist es aber nicht. Nur mal so nebenbei erwähnt. Danke dafür. Ja, danke dir. Gibt's Fragen oder Anmerkungen? Da machen wir weiter mit den Berichten. Mitgliederstatistik, gibt es auch wieder nichts Neues, Tatjana? Leider nicht. Okay, ja, Barkassenbestand ist schon etwas älter, haben wir 146,61 Euro. GLS Girokonto stand heute 12.750,57 Euro. Zinsertragskonto unverändert 29,99. Stadtsparkasse Mülheim, keine Ahnung. Stadtsparkasse Düsseldorf Girokonto 60.519,07 Euro und Renditenkonto 188.175,70 Euro. Die Aktualisierungen hatte ich vom Bali bekommen, deswegen kein Barkassenbestand und Mülheim war irgendwie nicht dabei, aber eigentlich bewegt sich da auch nicht großartig was. VKV-Kontostände, Stand vom 15.12. sind abrufbar über unseren Vorstandsblog, also vorstand.piratenpartei-nrw.de und dann unter Kontoständen. Termine. Am Samstag, am 14. Januar um 12 Uhr ist unsere Sammelstelle Ach, da wollte ich noch eintragen, wo genau, steht aber auch in unserem Kalender, für die Demo in Lützerath zusammen mit unserer Bundesvorsitzenden Anne, würden wir uns freuen, wenn möglichst viele Piraten kommen. 28. Januar ist die KMV in Lübbecke, hatte Wilk schon erwähnt. Am 11.3. ist die KMV in Düsseldorf und den LPT. Den nächsten mit Vorstandswahlen haben wir vom 22. bis 23. April in Bielefeld. Gibt es da Ergänzungen? Okay, dann machen wir weiter mit den Anträgen. Ticket Nummer 498507, Lagerplatz für EN, also Ennepe-Ruhr-Kreis. Der Kreisverband löst sich auf und vor allen Dingen muss die Geschäftsstelle aufgelöst werden, weil die Fraktion den Mietsvertrag nicht verlängert hat. Und wir haben hier eine E-Mail. Meine Recherchen haben ergeben, dass die Lagerung der Sachen, die bis jetzt in Witten im Ankerplatz sind, hier in Witten ziemlich teuer wird. Der Preis für eine Storage Box in der entsprechenden Größe liegt bei ca. 50 Euro pro Woche. Haben wir jemanden hier aus Witten? Der oder die möge gerne in den Sprechenraum kommen. Gut. Also ich weiß nur, Daniel wollte sich erkundigen, ob wir den Lagerplatz in Essen vom Landesverband erweitern können. Da gab es aber auch noch kein Update, oder? Nee, Nein. bisher noch nichts. Okay, ja, ist auch blöd, wenn natürlich dann niemand da ist von den Leuten aus Witten. Fakt ist, 31.01. muss das geräumt werden. Wir müssten dann mal abwarten, was der Daniel sagt. Das muss ja auch noch alles organisiert werden, aber so ins Blaue hinein kann ich dann jetzt hier nicht sagen. Es ist zwar auch gar kein richtiger Antrag, aber das ganze Thema müssen wir verschieben. Ja, so macht's keinen Sinn. Ja. Okay, machen wir weiter mit dem Ticket 49853 9. Antrag zur Vorstandssitzung. Der Antragsteller ist der Frank Render, den sehe ich aber auch nicht im Zuhörerraum. Ich lese mal vor. Der Landesvorstand beschließt die Verlängerung der NRW-Domain für ein weiteres Jahr und stellt die entsprechenden Finanzmittel in Höhe von 44 Euro inklusive Mehrwertsteuer zur Verfügung. Es geht um die Domain pshop.nrw, die registriert wurde im Februar letzten Jahres und verlängert werden müsste. Nach Rücksprache mit dem Schatzmeister und dem IT-Verantwortlichen soll die Domain für die Piratenpartei NRW weiterhin in Besitz bleiben, auch wenn es aktuell keine technische Verwendung dafür gibt. Meinungen? Ja, ich wüsste schon gern warum. Ja, aktuell brauchen wir es nicht. Wir haben die letztendlich ja auch nicht gebraucht, richtig? Das war ja nur in dem ganzen Chaos entstanden, da vor dem Wahlkampf schnell noch irgendwie einen Shop auf die Beine zu stellen. Ja, genau. Und jetzt im Moment, weil Wahlkämpfe noch in weiter Ferne sind, brauchen wir es eigentlich nicht. Und Domains, denke ich mal, heute kannst du Individuell erstellen und hast verschiedene Möglichkeiten, Namen und Bezeichnungen zu kombinieren, und da braucht man halt keine Domain. Okay, also er schrieb nach Rücksprache mit dem Schatzmeister und dem IT-Verantwortlichen. Ich gehe mal davon an, IT-Verantwortlicher ist der Daniel. Bali und Daniel sind beide nicht da. Wir können jetzt das hier gerne abstimmen. Es steht hier leider nicht. Also 16.02. registriert. Das heißt ja auch, dass das nicht übermorgen entschieden werden muss. Ich würde das Ticket einfach in den Umlauf schieben. Ich habe dazu überhaupt keine Meinung. Aber fände es jetzt doof, wenn mit denen gesprochen wurde und die das behalten wollen, wenn von denen keiner da ist. Ja, würde ich auch so sehen. Okay. Elda, kannst du uns das dann in den Umlauf schicken, das Ticket? Ich sag dann noch meine. Ich sag dann nochmal Bescheid, dass wir darüber abstimmen müssen. Dann macht der Elder. Vielen Dank. Gut, das war's mit den Anträgen. Neues aus den Kommunen. Gibt es da was zu berichten? Gerne aus dem Zuhörerraum. Das ist nicht der Fall. Falls hier jemand Lust und Zeit hat, morgen findet mal wieder ein Stammtisch in Düsseldorf statt. Wieder im Safrans, wie wo schon immer, und wieder 20 Uhr, und Adresse und so weiter findet ihr auf der Webseite. Okay, dann sind wir schon bei Sonstige. Und da haben wir eine Mail bekommen von der Sandra. Die ich auch nicht sehe im Sandra Zuhörerraum. ist gerade in einer anderen Sitzung. Ihr habe ich gerade Bescheid gegeben. Die hat darum gebeten, dass sie gleich aus ihrer Sitzung rausgeholt wird. Ah, super, okay. Dann würde ich vorschlagen, solange die noch nicht da ist, machen wir mit dem nächsten Ticket weiter. Das habe ich hier eben noch ins Protokoll gepackt. Ich weiß nicht so genau, ob das ein Antrag ist. Ticket 498251, bitte um Zuschüsse für Wahlkampf. Kommt aus Bremen. Wir haben Wahlkampf dieses Jahr. Und ja, ich denke, es ist ein finanzieller Zuschuss gemeint. Darf ich eben kurz dazwischen, Wacko? Ja. Es geht erstmal nicht um die Finanzierung der 3 Tage, sondern es geht darum, dass das Team PolDF von jedem Bundesland wissen möchte, ob das unterstützt werden soll. Und dann kommt ein Finanzierungsantrag. Also es geht nur darum zu antworten, ja oder nein. Würdet ihr das unterstützen, ja oder nein? Okay. Magst du trotzdem kurz erklären, um was es geht, Sandra? Ihr habt also die E-Mail nicht gelesen. Okay. Doch, aber wir sind hier in der Sitzung und wir sind in der Aufzeichnung. Und die, die hier zuhören, die wissen nicht, um was es geht. Okay. Es geht darum, ich habe eine Einladung bekommen zum Hauptstadtkongress. Da geht es um 3 verschiedene Themen aus dem Gesundheitsbereich. Ich bin nicht auf einem Podium, ich halte keine Rede oder sonst irgendwas, auch keine Diskussion. Ich wäre nur anwesend. Ich habe das deshalb auch der PolDEF-Sitzung erstmal vorgestellt, weil das für mich ziemlich schwammig war. Aber ich finde so eine Einladung natürlich total cool, wenn man eine Piratin dort hineinlädt. Und deshalb hat mich das so ein bisschen getriggert und habe das in der Pollwitz-Sitzung erzählt. Und die haben dann gesagt, frag jedes Bundesland. Seid ihr damit zufrieden? Ja, danke dir. Ich habe hier eine Wortmeldung von Isanne. Bezieht die sich jetzt darauf? Ja. Gerne zu. Danke. Ich möchte einfach als Erste sagen, ich bin sehr dafür, dass wir das unterstützen, wenn Sandra dahin fährt, weil unser Gesundheitsprogramm profitiert ja nur davon, dass wir immer wieder auf dem Laufenden sind und uns über wissenschaftliche Neuerungen orientieren. Und deswegen halte ich das für sehr, sehr wichtig. Sonst noch Meinungen? Okay, ich frage mal einfach von oben ab. Also es geht jetzt erstmal nur darum, ob wir das richtig finden, dass Sandra an diesem Kongress teilnimmt in Berlin. Tatjana? Dafür. Ich bin auch dafür, Wilk. Dafür. Isan? Dafür. Okay, Sandra, du hast es gehört. Müssen wir jetzt noch irgendjemandem Bescheid sagen oder ist das damit erstmal für uns erledigt? Ich gebe das in der nächsten Pollwitz-Sitzung so aus NRW weiter, wenn ihr damit einverstanden seid. Sehr gerne. Einstimmig Befürwortung. Genau. Kannst ja auch auf das Protokoll verweisen, falls es da Nachfragen gibt. Alles klar. Danke dir. Das war's schon. Ich danke euch recht herzlich. Ich bin nämlich an der Pressemitteilung am Arbeiten. An einem Statement. Okay, dann viel Spaß. Schönen Abend noch. Ja. Gut, dann wären wir jetzt wieder bei Bremen. Dafür. Für was bitte, Wilk? Naja, also wir haben tatsächlich aus unseren zwei Wahlkämpfen, also wir sind ja auch eine der wenigen Landesverbände, die tatsächlich in den letzten 24 Monaten zwei intensive Wahlkämpfe haben, haben wir genug Material. Und irgendwann hatte jemand mal gesagt, ich glaube, das war aus Niedersachsen, es macht keinen Sinn, wenn das Wahlkampfmaterial irgendwo rumliegt, sondern es muss unter die Menschen. Und von daher kann ich mir gut vorstellen, Bremen oder jetzt im Prinzip ist es Bremerhaven, da zu unterstützen. Das macht tatsächlich Sinn, auf so einer kleinen oder so einer kurzen oder so einem geringen Bereich, also vom flächenmäßigen her, intensiv Wahlkampf zu machen. Okay, was für Material haben wir denn außer Plakaten, was wir anbieten könnten? Also unserem Bestand ist auf jeden Fall halt, wir haben eine Menge noch von Putztüchern, also diese Display-Putztücher, also keine Brillenputztücher, sondern tatsächlich wirklich Displayputztücher, da haben wir noch eine Menge. Wir haben eine ganze Menge Sachen ja extra nicht gebrandet für Nordrhein-Westfalen, wobei ich tatsächlich auch damit klar käme, wenn in Bremerhaven ein Kugelschreiber mit NRW-Branding käme. Aber wir haben da halt auch noch etliche Kugelschreiber, wir haben die Schlüsselanhänger für die Einkaufswagen. Und da sind noch ein paar andere Sachen und natürlich auch jede Menge nicht gebrandete Plakate. Ja, also außer den Plakaten meine ich, von den ganzen Artikeln gibt es einen, wo nicht zu, der Hashtag zurück in den Landtag drauf ist. Wir hatten zwar gesagt, wir wollen die nicht branden und es steht auch nirgendwo Piraten NRW, aber zurück in den Landtag kann man jetzt nur sehr bedingt wiederverwerten. Ja, genau. Also tatsächlich bevorsichtigen Einsatz, aber wir haben halt auch darauf geachtet, dass wir ein paar Sachen haben, die nicht gebrandet sind und die nicht gebrandet sind oder die so attraktiv sind, dass sie selbst gebrandet attraktiv wären in Bremerhaven, die sollten wir auf jeden Fall weitergeben. Hast du denn da noch die Liste? Und die Fotos dazu, zu den Produkten? Ja, da muss ich mal tief in mich und in meine Datenbank gehen. Aber da gibt es auf jeden Fall eine Übersicht. Ja, doch, denke ich schon. Wir haben das ja in Hagen übergeben an Elder, der das vermutlich nach Essen gebracht hat. Ich weiß es jetzt gar nicht so genau. Und da ist auch eine Menge Material noch da. Okay, dann sollten wir das vielleicht zunächst mal sichten, damit wir dann irgendwie konkret dazu einen Beschluss fassen können. Oder gibt es da irgendwelche gegenteiligen Meinungen? Also noch sind die Sachen nicht in Essen. Also noch bei euch, okay, wunderbar. Gut, aber wir müssen halt schauen, welche Produkte wir in welcher Anzahl haben und welche tatsächlich Sinn machen, also wo nicht unbedingt zurück in den Landtag draufsteht. Und dann müssten wir halt schauen, konkreten an Finanzantrag stellen. Können wir ja jetzt so nicht übers Knie brechen. Okay, machen wir fürs nächste Mal. Gut, Außenstelle LGS, ich kriege das leider nur am Rande mit, was es dann Neues gibt. Der Obereichwald ist jetzt noch nicht da, das ist blöd, aber kann ich jetzt auch nicht ändern, denn wir sind im Prinzip auch schon am Ende unserer Sitzung, es sei denn, irgendjemand möchte noch was vorlesen, singen, vortragen, keine Ahnung. Oh ja, ich will singen. Ja, bitte, du hast es. Nicht bei einer Live-Übertragung. Okay. Ja, gut. Dann beende ich die Sitzung heute am 12. Januar. Die nächste Sitzung ist am 26. Januar, also heute in 14 Tagen, wieder um 20.30 Uhr und wieder im Mumble. Und ich beende die Sitzung um 20.58 Uhr. Vielen Dank.